klingt ein Name stolz und prächtig im ganzen deutschen Vaterland. Und jedes Herz, jedes Zentrum zittert mächtig, wenn dieser Name wird genannt. Ihr kennt ihn wohl, ja, den edlen Mann, es lebe Henker, stoßet an. Wir wollen nicht vom Frieden hören, ist durchgekämpft der letzte Krieg. Wir lassen nie, lassen nie mehr uns betören, die Losung bleibt Tod oder Sieg. Und wer mit Mut uns geht voran, es lebe Henker, stoßet an. Die Scharen jeder feigen Lumpen verachten wir für alle Zeit. Die Pinke, der ich meine, er mein Holden Pumpen und ihn verließen in den Streit. Des Volkes Hass und Gefühl, die Mann, es lebe Henker, stoßet an. Die Freiheit ist noch nicht verloren, bald in des Ruhes.